Es gibt eine Legende, die von Stammesangehörigen der Gunditjmara, Ureinwohner im Südosten Australiens, erzählt wird. Nach ihr kamen vor langer Zeit vier Riesen dorthin. Drei zogen in andere Teile des Kontinents weiter, aber einer kauerte sich an Ort und Stelle zusammen. Sein Körper verwandelte sich in einen Vulkan namens Boji Bim, und seine Zähne wurden zu der Lava, die der Vulkan ausspuckte. Es ist nicht klar, wie lange die Gunditjmara schon in ihrem Gebiet des heutigen australischen Bundesstaates Victoria leben. Bis jetzt reichten die ältesten anerkannten Beweise für menschliche Besiedlung dort nicht weiter als etwa 13.000 Jahre zurück. Laut der Geologin Erin Matcham haben Archäologen schon in den 40er Jahren in der Nähe des alten Vulkans Tower Hill unter dem Vulkangestein eine Steinaxt gefunden. Demnach müssen bereits vor der Eruption Menschen in dieser Region gelebt haben. Matcham und ihre Kollegen konnten diese Felsen und das Gestein des Bujin Bim auf ein Alter von 37.000 Jahren datieren. Hinzu kommt, dass derartige vulkanische Verformungen sehr plötzlich, innerhalb von Tagen und Monaten auftreten können. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die Ureinwohner Zeugen dieses Ausbruchs waren und die Ereignisse folglich als Geschichte von einem zähnespuckenden Vulkangott weitererzählten. Es wäre tatsächlich die älteste mündlich überlieferte Geschichte der Welt, die Tausende von Generationen weitergegeben werden konnte. Eine 37.000 Jahre alte Flüsterpost, ausgelöst von einer Naturkatastrophe, die durch die göttliche Erklärung eine Kausalität und einen mehr oder weniger befriedigenden Sinn erhalten hat. Und so handelt die vielleicht älteste überlieferte Geschichte der Welt von einem schrecklichen Ereignis, das zu ertragen Menschen leichter fällt, wenn sie nur irgendeine Erklärung dafür haben. Eine Erklärung, die sie sich abends am Lagerfeuer erzählen können.